schneller, praxisnäher und internationaler. So sollte das Studium werden, dank Bachelor und Master. Die Ziele sind, das ist wohl unbestritten, noch nicht erreicht. Und in der letzten Woche haben die Studierenden auch gegen die neuen Studienabschlüsse protestiert. Denn besonders das Bachelorstudium sei so vollgepackt mit Inhalten und Arbeitseinheiten, dass für irgendeine Orientierung rechts und links des Wegs keine Zeit mehr bleibe, für Auslandsaufenthalte oder Freizeit ganz und gar nicht. Am Telefon ist jetzt Reinhold Grimm, Romanist und Vorsitzender des Akkreditierungsrates, dem zentralen Gremium der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen. Guten Tag, Herr Grimm. Guten Tag. Dass die Anforderungen hoch sind und die Zeitpläne eng, das lässt sich, glaube ich, generell sagen. Es geht dabei nicht nur um Einzelfälle. Ist da den Studierenden zu viel zugemutet worden? Ich denke, dass in der deutschen Umsetzung des Bologna-Prozesses zu viel reguliert und zu viel festgelegt wurde. Und zwar in einer Art und Weise, wie es vom Bologna-Prozess eigentlich nicht unbedingt zu erwarten ist. Das hat mehrere Gründe. Das liegt zum einen daran, dass die Vorgaben für ein Bachelorstudium durch die Bundesländer relativ eng gefasst sind. Also etwa sachlich begründete längere Bachelorstudien im Augenblick noch nicht möglich sind. Das liegt auch daran, dass die Umsetzung durch die Professoren und die Professorinnen zum Teil in einer Art und Weise geschehen ist, in der man versucht hat, möglichst viele Elemente der traditionellen Diplom- oder Magisterstudiengänge in das Bachelorstudium einzugliedern. Und man hat sich keine Rechenschaft darüber abgelegt, dass der Bachelorabschluss durchaus einen anderen Charakter haben soll als der Diplomabschluss oder der ehemalige Magisterabschluss. Ja, so schaukelt sich das Ganze zu einer Reglementierung hoch, über die sich die Studierenden teilweise zu Recht beklagen. Jetzt sind ja die Akkreditierungsagenturen und letztlich auch der Akkreditierungsrat dafür zuständig, diese Studiengänge zunächst mal zu prüfen, bevor die auf die Studierenden losgelassen werden. Also deswegen gibt es dieses Akkreditierungsverfahren. Konnte man das nicht bemerken, dass an vielen Hochschulen in vielen Studiengängen einfach das Wissen von 8 Semestern auf 6 zusammengeschoben worden ist? Ja, nun müssen wir ja auch unsere eigenen Erfahrungen zunächst selber machen. Und es gibt auch zwischen den Agenturen und ihren Verfahren gewisse Unterschiede. Der Akkreditierungsrat verfolgt sozusagen ganz allgemein, wie die Vorgaben umgesetzt werden. Und er hat auch Konsequenzen daraus gezogen, aus dieser Erkenntnis, dass das Bachelorstudium im Allgemeinen viel zu belastet ist. Wir werden unser Regelwerk, das sich zum Teil aus den Vorgaben der Länder, zum Teil aus eigenen Vorgaben zusammensetzt. Seit einem Jahr sind wir dabei, in ganz entscheidender Weise reduzieren. Wir ermuntern die Agenturen, möglichst viele Spielräume zu lassen und die Bachelorstudien zu entlasten. Und vor allem, und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, wir ändern unser Akkreditierungsverfahren. Bisher wurden ja alle einzelnen Studiengänge in einer sogenannten Programmakkreditierung überprüft. Auf die Dauer möchten wir dazu übergehen, dass die Universitäten und die Fachhochschulen selber das Recht bekommen, ihre Studiengänge zu entwickeln und autonom zu gestalten. Sie meinen, dann haben die nicht mehr so viel Angst und werden beweglicher? Genau, sie werden dann beweglicher. Außerdem hat die Programmakkreditierung, wie wir jetzt bemerkt haben, den Nachteil, dass in den 5 Jahren oder in den 6 Jahren, in denen die Studiengänge genehmigt sind, nichts mehr passiert. Wir wollen aber, dass die Universitäten und die Fachhochschulen immer an ihren Studiengängen feilen. Jetzt gibt es sozusagen einmal die Lerninhalte, die eine Rolle spielen bei der Zusammensetzung eines solchen ja neuen Studienganges. Aber es gibt natürlich auch eine Menge anderer Einflussfaktoren. Ich nenne das mal technische Gründe. Also da geht es zum Beispiel um die Verteilung von Mitteln innerhalb der Fakultät. Da will kein Lehrstuhl irgendwas abgeben. Und das hat doch sehr starken, oft sogar prägenden Einfluss auf die Lerninhalte. Denn die einzelnen Lehrstühle sind ja für bestimmte Lerninhalte auch zuständig. Ist das System, was wir heute an den Hochschulen haben, vor allen Dingen mit den starken Lehrstühlen, die quasi autonom sich verhalten können, vielleicht gar nicht so gut geeignet für Bachelor und Master? Ja, der Bologna-Prozess hat ja auch unter anderem das Ziel, solche Strukturen aufzubrechen. Aber Sie haben völlig recht, es ist eine der größten Misslichkeiten, dass die Finanzierung der einzelnen Einheiten einer Hochschule unmittelbar mit der Studierendenzahl und mit den Studiengängen zusammenhängt. Was geschehen muss und was im Bologna-Prozess ja auch beabsichtigt ist, ist, dass Studiengänge Studierenden orientiert sind und sich nicht mehr an einer Disziplin oder gar an einem Lehrstuhl orientieren. Deshalb werden Module gebildet, die unter Umständen auch fachübergreifend sind und die gemeinsam geprüft oder belegt werden. Und diese Module sind in der Umsetzung viel zu fachnah gestaltet. Und deshalb hat es diese Folgen, die Sie gerade angedeutet haben. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind dabei, das Akkreditierungsverfahren umzustellen, dass die Hochschulen das auch selber vornehmen können, ihre eigenen Studiengänge akkreditieren können. Wird es denn dann auch irgendwann mal womöglich erreicht werden, das Ziel, den Studiengang internationaler zu machen? Also wird da womöglich auch Luft bleiben oder werden Sie Luft vorschreiben für Auslandsaufenthalte? Ich glaube, wir werden auch innerhalb der Bachelorstudiengänge dafür sorgen müssen, dass Spielräume bleiben für einen Auslandsaufenthalt. Im Augenblick ist es ja leider so, dass dieses Auslandsstudium meist nur zwischen dem Bachelor- und dem Masterstudiengang stattfindet. Das ist eine ganz missliche Entwicklung, der man nur dadurch begegnen kann, dass man die ursprüngliche Intention des Bologna-Prozesses, nämlich Spielräume und inhaltliche Studienreform, wieder in den Vordergrund stellt. Also zum Beispiel alle Anerkennungsschwierigkeiten von Studiensemestern im Ausland beseitigt. Dann wollen wir hoffen, dass die Universitäten und Fachhochschulen da mitziehen. Reinhold Grimm, vielen Dank. Er ist Vorsitzender des Akkreditierungsrates, dem zentralen Gremium der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen. Dankeschön. Bitte sehr.